Hörtext 4. Anita Müller? Hallo Anita, ich bin's, Thomas. Ah, hallo Thomas. Du, Anita, was machst du denn heute Abend? Ich weiß noch nicht, warum. Klaus und ich gehen heute Abend in die Disco. Kommst du mit? Klar, wann trefft ihr euch denn? 9 bei mir. Und dann gehen wir zusammen hin. Super, bis dann. Tschüss.